Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Böse bayerische Buben. Die Band Sparifankerl. Von Ulrike Zöller. Der Michael Furt und meine Wenigkeit haben ja unter dem Pseudonym Benno Höllteufel, ich würde mal sagen, den ersten modernen Mundart-Lyrikband nach der Ringseis-Epoche veröffentlicht. Es ist also mit dem Teufel zugegangen, von Anfang an. Mit dem Höllteufel und dem Sparifankerl. Spirifankerl oder auch Sparifankerl heißt in Oberbayern der Teufel. Der Name könnte von einer italienischen Spielkarte kommen. Fanto di Spade hat auf der Karte eine unheimliche Gestalt, die teuflisch aussieht. Mutmaßt Johann Andreas Schmeller in seinem bayerischen Wörterbuch. Möglicherweise könnte das Wort Sparifankerl aber auch von Fankerl, einer Bezeichnung für Feind, kommen. Früher hat man sich gescheut, den Teufel beim Namen zu nennen. Zusammengesetzt mit dem italienischen sparire, verschwinde, würde Sparifankerl also verschwinde Teufel bedeuten. Ich hab nicht an einen Teufel und ankor einen lieben Gott. Sparifankerl, bayerisch für Teufel, war eine Münchner Band, die ab 1972 auftrat und bekannt war für ihre politischen Texte in bayerischem Dialekt. Stimmt und stimmt auch wieder nicht, wie das Internetlexikon Wikipedia Sparifankerl beschreibt. Denn Sparifankerl war bei weitem nicht nur Musik. Sparifankerl war eine Gruppe, wie sie sich selber nannte, mit künstlerischen, literarischen, gesellschaftlich-politischen und musikalischen Ansprüchen. Und ihre Gründungsmitglieder Karl Ludwig Reichert und Till Obermeier waren durchaus breit aufgestellt und kannten die künstlerischen Protagonisten der Zeit teils persönlich. Von Beatnik-Autor Allen Ginsberg bis Friedrich Gulda, den Till Obermeier bei dem damals legendären Künstler- und Musikerpaar Paul und Limpe Fuchs kennenlernte. Da war damals der Friedrich Gulda eben noch mit dabei. Und das war ja eigentlich ein lustiger Typ, weil der war wirklich so lässig drauf. Der hat sich für so Sachen interessiert. Also der ist wirklich dahergekommen, das weiß ich noch, zu meinem Gitarrenverstärker und gesagt, da hörst, was sind das für Kastel da unten? Die schauen leibend aus. Also der Gulda war ein wahnsinnig interessierter Mensch an anderen Arten von Musik. Also das muss man so sagen. Sowohl Till Obermeier als auch Karl Ludwig Reichert, die Gründer und lange Zeit die beiden festen Säulen von Sparifankerl, kamen aus Familien, denen Kunst, Kultur und soziales Engagement nicht fremd war. Tills Mutter, Opern- und Musikliebhaberin, betrieb in München die Pension Friedensengel, deren Gäste in der Hauptsache Schauspieler, Dirigenten und Balletttänzerinnen waren, so etwa Karl-Heinz Böhm oder Gertrud Kückelmann, oder auch ein Flamenco-Spieler, der als Dauergast dem kleinen Till Gitarrenunterricht gab. Vater Reichert war in Ingolstadt Leiter des Sozialamtes und legte Wert auf die humanistische Erziehung seines Sohnes, der dann in München Altphilologie studierte. Das Spektrum reichte also schon bei den 20-jährigen Studenten Till und Karl Ludwig von Literatur über Kunst, Film, klassischer Musik bis zu den neuesten alternativen Projekten zwischen Hoch- und Subkultur. Und wir sind ja am Anfang wirklich über diese Azi-Fazi-Szene ein bisschen reingekommen. Aber damals war das eben nicht so Azi-Fazi, weil ich erinnere mich, die Akademiefeste, die haben Sachen gemacht, das war gigantisch. Und die Kunststudenten haben ja die ganze Akademie, den Garten verhängt und geschmückt und es war wunderbar. Da waren ästhetische und kreative Möglichkeiten, die vorher gar nicht da waren. Und das hat man wahrgenommen an allen Ecken und Enden. Also man hat sich irgendwo auch gekannt oder dann später, als der Allen Ginsberg kam, da saß dann der Bernd Brumbeer, der den ersten Headshot in Frankfurt gemacht hat, der saß da auf der Bühne weiß gekleidet, Räucherstäbchen halten. Der war jetzt in den letzten Jahren in Amerika und Computergames entwickelt. Wie der erwähnte Zeichner, Art Director und Filmemacher Bernd Brumbeer, der bis zu seinem Tod 2016 in den USA Computergames konzipierte, entwickelte auch eine Projektgruppe um Karl Ludwig Reichert und seine damalige Freundin, heutige Ehefrau Monika Dimpfel, ein Gegenkonzept zu dem Gesellschaftsspiel Monopoly, das fast 10 Jahre später in Bayern auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften gesetzt wurde. Das Spiel heißt Provopoly, ist im Übrigen das erste und ich glaube das einzige Gesellschaftsspiel, das dann in Bayern auf den Index gekommen ist. Da war in der Endphase der Till mit dabei. Und zwar sowohl beim Mitspielen, Ausprobieren von den einzelnen Aufgaben, wie auch für die Grafik, weil der Till ja Kunst studiert hat und da für uns die Grafik gemacht hat. Und darüber kannten wir den Till. Wie bei vielen legendären Erscheinungen existieren auch für die Entstehung von Sparifankerl mehrere Gründungsmythen. Monika Dimpfel erinnert sich im Zusammenhang mit der Erfindung des Spiels Provopoly daran, Till Obermeier kennengelernt zu haben. Am Anfang war das Wort. So stellt es sich eher für Karl Ludwig Reichert dar. Genauer gesagt, am Anfang stand für ihn der Versuch, Literatur und Musik zu vereinen, ein Buch mit eingelegter Schallplatte herauszugeben. Ein Anspruch, mehrere Gegensätze zu überbrücken, die damals nicht vereinbar schienen. Zum einen waren Buchverlage und Schallplattenfirmen zwei verschiedene Welten. Wer Bücher herausgab, hatte mit der Welt der Musik nichts zu tun. Zum anderen hatte vorher noch nie jemand davon gehört, dass ein Autor bayerische Texte schreibt und sich etwas anderes als bayerische Volksmusik dazu vorstellen kann. Musik im Stil von Frank Zappa, Jefferson Airplane, Captain Beefheart, die Karl Ludwig Reichert als seine Hausheiligen bezeichnet. Auf eigene Kosten konnten Benno Höllteufel, alias Michael Fruth und Karl Ludwig Reichert, ihre Platte zum Buch »Friss, was ich sag« produzieren, im Studio des Chemiestudenten Julius Schittenhelm. Der auch schon für das damals sich eben gerade gründende Ohrlabel Aufnahmen gemacht hatte von Amondyl 1 vor allem, von Paul und Limpe Fuchs. Und das war genau der Richtige für uns. Ein wunderbarer Freak, mit dem haben wir die Platte produziert. Und wir haben von diesem Lyrikband relativ schnell die ganze Auflage verkauft. Bis zum nächsten Weltkrieg lieg ich längst in der Grum. Und aus meine Bohndl wachsen Trunkelruhm. Während also Karl Ludwig Reichert seine sprachliche Kreativität und seine Idee, Bayerisches mit Blues zu verbinden, in die künftige Gruppe, wie man das Projekt Sparifankerl damals nannte, einbrachte, stand bei Till Obermeier eine andere Idee im Vordergrund. Das Prinzip der Rübelmusik. Eine eigene Wortschöpfung, die aber ihre Wurzeln in der Kunst- und Musikauffassung der 68er-Zeit hatte. Ronald Ingelhardt beschreibt in seinem Buch Silent Revolution den damaligen Wertewandel. Von Pflichterfüllung, Gehorsam, Ruhe, Fleiß, Disziplin, Ordnung und auf ökonomischen Erfolg gerichtetem Bewusstsein hin zu Lebensqualität und Selbstverwirklichung. Man übt nicht verbissen, um eine bestimmte Leistung zu erbringen, sondern hat Spaß an der Musik, den man sich nicht durch Regeln oder Musiktheorie verderben lässt. Dazu kommt speziell für die Rübelmusik noch ein demokratischer Ansatz. Jeder kann spielen und kann sich durch Musik ausdrücken. Intellektuelle wie Proletarier, Kinder wie Erwachsene, Kranke und Behinderte wie Gesunde. Eine wichtige pädagogische Maxime, die sich auf Musik wie Theater und bildende Kunst bezog. Till Obermeier studierte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Kunsterziehung und hatte das Glück, auf einen Professor mit offenen Ohren zu treffen, dem er bei Gelegenheit seine Musik vorrübelte. Der Gerlach Bommersheim, mein damaliger Kunsterzieher in diesem Lehrgang, also der war ein sehr angesehener, toller Musiker in München, hat Vibraphon und Piano gespielt. Mit dem Christian Burchard von Embryo war er damals auch ein wahnsinnig guter Marimba- und Vibraphonspieler. Und der sagte mir, ja, das klingt ganz lustig, dem habe ich das vorgespielt, geh doch mal dazu, ich habe einen alten Freund, der nimmt so Sachen auf und geh mal zu dem hin. Und zu dem bin ich eben gegangen, das war der Julius Schittenhelm, und bei dem waren eben lustigerweise am Monat vorher der Karl-Ludwig Reichert und der Michael Fruth, die dort für ihr Buch ein paar Aufnahmen gemacht haben, weil da eine Platte zu diesem Lyrikband dazu kam, wo sie bayerische Gedichte drauf gesprochen haben. Und der Karl-Ludwig hatte offensichtlich seine Gitarre dabei und hat dem Schittenhelm ein paar Lieder vorgespielt, die er gemacht hat. Der Julius hat mir dann auch gesagt, naja, der hat da so einen komischen Blues gespielt, aber eigentlich will der was anderes machen. Und der will eigentlich sowas machen, was du mir da auf deinem Band jetzt irgendwie präsentiert hast. Rübelmusik war ja ein Kunstwort, was wir geprägt haben. Das war in meiner Studienzeit als Kunsterzieher. Dann haben wir halt einfach öfters einfach nur improvisiert oder zusammen musiziert. Und ich wusste aber natürlich noch nicht, dass es Bands gab damals wie Amundyl, die das eigentlich auch schon machten, was ja dann praktisch der Julius Schittenhelm mir offenbart hat, wie ich zu dem mit meinem Band ging, der sich halb tot gelacht hat und gesagt hat, ja, das ist doch alles ein alter Hut, das hat doch Amundyl und Guru Guru haben doch das alles schon gemacht. Und das war mit Sicherheit auch Rübelmusik auf einem natürlich schon etwas professionelleren Niveau. Mit Rübelmusik und gesungener bayerischer Dichtung war 1972 also Sparifankerl geboren. Aber, und das betonen alle Zeitzeugen und Mitglieder, Sparifankerl war bei weitem nicht nur ein Musikprojekt. Sparifankerl war eine soziokulturelle Gruppe im Sinne der neuen subversiven Gegenkultur der 68er-Bewegung, die Musik oder Kunstausübung nicht abstrahierte, nicht wie heute die drei Lebensbereiche Arbeit, Familie und Hobby fein säuberlich voneinander abgrenzte. Sparifankerl war eine Lebens-, Arbeits- und Wohngemeinschaft. Zusammen mit dem dritten Mann im Bunde, Jan Dosch, einem Studenten der Theaterwissenschaften, der E-Bass spielen konnte, bezog man eine Wohnung. Im Kommunenjargon der Zeit die Reitmoorstraße. Da war noch ein kleiner Durchgangsraum zwischen der improvisierten Küche, Waschgelegenheit und Treppe, vermüllte Treppe und Tills Zimmer. Und da habe ich dann gewohnt. Ja, und hat mir aber nichts ausgemacht, dass das Durchgangszimmer war, weil auch im Studentenheim waren da Sachen üblich, die heute überhaupt nicht mehr denkbar waren, dass man sich Zimmer ausgeliehen hat und da halt mal sich vergnügt hat mit, ja, allen möglichen Menschen. Wir hatten schon den Anspruch, dass wir miteinander leben und arbeiten. Und es gab auch schon gewisse Ideologien, die da hießen, ja, wenn du mal mit der oder jener pennst, dann ist das ganz okay. Und somit könnte man schon sagen, wir waren eine Kommune. Also wir haben, glaube ich, den Begriff Kommune haben wir gar nicht so strapaziert. Wir haben halt einfach versucht, so wie es damals war, dass man halt geschaut hat, dass man irgendwo billig leben kann. Und da war das halt in der Reitmoorstraße praktisch. Und ich war der Erste, ich habe das irgendwie ausfindig gemacht. Und dann wurde immer noch wieder ein Zimmer frei. Und dann habe ich es dem Karl-Ludwig gesagt, dann ist der Karl-Ludwig eingezogen. Dann habe ich es dem Jan gesagt, dann ist der auch noch eingezogen. Und so sind wir alle drei, haben wir halt dort gewohnt. Und es war halt dann natürlich sehr praktisch. Und am Ende waren wir ja alle dort. Also das war dann eigentlich schon so die erste Sparifankerl-Niederlassung. Zu der auch die jeweiligen Freundinnen zählten. Vor allem natürlich Monika Dimpfel, die bereits seit 1966 mit Karl-Ludwig Reichert liiert war und sich entsprechend engagiert hatte. Wenn man heute von Sparifankerl redet, dann denkt man nur an eine Musikgruppe. Weil heute sind alle Gruppen einfach die Musikmacher, das ist die Musikgruppe und da zählt man eigentlich dann immer nur die Musiker dazu. Bei uns war zunächst einmal Sparifankerl einerseits schwerpunktmäßig die Musiker, andererseits aber hat sich Sparifankerl zumindest in den ersten paar Jahren durchaus als etwas Größeres definiert. Es war ja gar nicht als Musikgruppe konzipiert am Anfang, sondern es hieß ja sozialpädagogische Initiative, das haben wir auch ernst genommen. Wir sind ja zweigleisig gefahren, also die klassische Bayern-Rockband ist eigentlich die späteste Entwicklung, weil wir haben am Anfang, wir haben ja zum Beispiel Kinderaktionen gemacht. Wir sind rumgelaufen in München, in Musikgeschäften, haben gesagt, habt ihr irgendwas, was ihr nicht mehr verkaufen könnt? Kaputte Gitarren oder nicht mehr ganz irgendwas. Wurden reich beschenkt. haben das zum Teil hergerichtet und haben dann alles nur in eine Tonart gebracht. Und das war der ganze Witz. Und dann haben wir noch Möglichkeiten, ein paar Kazoos gekauft und an die Kinder verteilt und so. Und es war immer eine Höllengaudi. Kunst ist Pädagogik, ist Musik, ist Lebensart, ist Politik, ist Sparifankerl. So etwa lautete die Gleichung der sozialpädagogischen Initiative Sparifankerl, wie sich die Gruppe um Karl Ludwig Reichert, Till Obermeier und Monika Dimpfel nannte. Wir sind angetreten unter der Maßgabe, das Private ist das Öffentliche und das Öffentliche ist das Private. Dass wir Beruf oder Lebensweise oder wie auch immer, das eine wie das andere ist. So fasst Monika Dimpfel die Maximen von Sparifankerl zusammen. Sparifankerl verbanden Spaß und Sozialarbeit. Dazu gehörten Seminare, beispielsweise im Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit, genauso wie Musikunterricht im Münchner sozialen Brennpunkt, dem Stadtteil Hasenbergl, wo Karl Ludwig Reichert unter anderem mit Hardrockern und Motorradgangs arbeitete. Schon fast legendär waren die Weihnachtsfeste Anfang der 70er Jahre, die Sparifankerl für Obdachlose, Haftentlassene, Einsame, aber auch für Gleichgesinnte organisiert hatten, die das Weihnachtsfest in der Familie als spießiges Ritual betrachteten. Nach tagelangen, aber sehr erfolgreichen Bittgängen bei Lebensmittelgeschäften konnten Sparifankerl Getränke, Essen, Gebäck und Süßigkeiten auftischen, meist Produkte, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war, aber auch großzügige Sachspenden erster Güte. Die Einladung und Dekoration gestalteten die Kinder des Unikindergartens. Schon bei der ersten alternativen Weihnachtsfeier kamen um die 400 Gäste, denen im Kunstverein nahe der Münchner Residenz ein Abend geboten wurde, den sie so leicht nicht vergessen sollten. Für die einen ein warmer Ort mit freundlichen Menschen, die sich um sie kümmerten und es ihnen an nichts fehlen ließen, für die anderen ein Gegenkonzept zur heilen Familienwelt, dem scheinheiligen Abend. Natürlich fungierten die Sparifankerl hier nicht nur als Organisatoren, Gastgeber und nach dem Fest als Putzpersonal, sondern sie traten auch als Band auf. Wenn die Mitglieder der sozialpädagogischen Initiative Sparifankerl nicht gerade mit Aktionen, Kursen oder, anfangs als Studenten noch, Uniseminaren beschäftigt waren, stand im Lebensmittelpunkt der Gruppe eindeutig die Musik, erinnert sich Jan Dosch, der seit 1999 nach 20-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer des Freien Musikzentrums München als Musikinstrumentenbauer arbeitet. Dann war die Sache mit der Musik schon so, dass wir halt lange in den Vormittag hineingelebt haben und dann irgendwann mal am Nachmittag angefangen haben, Musik zu machen. Und das gab längere Sessions und sehr lange Sessions und manchmal auch gar nichts oder manchmal einfach auch nur in den Biergarten gehen. Also es waren unglaublich relaxte Zeiten. In der Reitmoorstraße, später auch in einem Übungsraum in der Türkenstraße, spielten die drei Studenten Till Obermeier, Karl Ludwig Reichert und Jan Dosch manchmal auch mit den Frauen Monika, Dödi und Tina. Die erste Zeit von Sparifankerl, da hatte Sparifankerl noch keinen Schlagzeuger. Da war also einer meiner Anteile der, dass ich bei den Aufführungen aufs Tambourin geschlagen habe. Ich stand also mit auf der Bühne und schlug richtig und dekorativ beides, das Tambourin. Also ich erinnere mich auch, dass ich am Theatron mitgespielt habe. Und da waren auch noch zwei andere Frauen mit dabei, die Tina und die Dödi. An den oder vielmehr die Auftritte im Theatron und an anderen Orten umsonst und draußen erinnert sich auch Roderich Fabian, inzwischen Musikredakteur beim Zündfunk. Das war so eine Standardband wie Embryo. Embryo war auch überall in der Hippie-Zeit. Die Münchner Bands haben halt sehr oft in München gespielt und auch so umsonst und draußen. Festivals haben wir damals nichts gekostet und da hat man also Sparifankerl auch dann gehört, wenn man ganz was anderes hören wollte. Sie haben sehr oft da gespielt. Es war jedenfalls was Originelles, weil eine Band, die bayerisch singt, war was völlig Originelles damals. Das gab es nicht. Also es gab natürlich bayerische Volksmusik und so weiter, aber es gab überhaupt keine Rockband, die auch in der Szene verkehrt ist, die wirklich bayerische Texte gesungen hat. Und das war schon originell, muss man sagen. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin Bernhard Hanneken, habe mich immer schon für Musik interessiert und war dann ab Ende der 70er Jahre auch Veranstalter in Bonn und Mitarbeiter bei der Vogtzeitschrift Michel und dann auch beim WDR. Und für mich war damals eigentlich auch immer schon die deutsche Szene, vor allem auch die deutsche Textszene interessant. Und insofern habe ich natürlich auch das verfolgt, was Sparri Frankerl gemacht hat. Mit ihrer ersten Platte 1976, mit der man ja dann auch außerhalb Bayerns auf sie aufmerksam wurde, fielen sie quasi auch rein in eine Bewegung damals, die ansonsten sehr von akustischen Liedermachern auch aufgegriffen worden ist, nämlich sich in Mundart auszudrücken. Das hatte ja auch durchaus eine politische Komponente, weil Mundart oft in der Schule noch verboten war. Hatte allerdings auch den Nachteil natürlich, dass sie außerhalb ihres eigenen Wirkungsbereichs so gut wie nicht wahrgenommen worden sind. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie groß außerhalb Bayerns durch Deutschland getourt wären, wie andere Bands das gemacht haben. Beispielsweise Guru Guru oder andere Bands aus dem Deutschrock-Bereich der 70er Jahre, die gar nicht gesungen haben und deswegen es natürlich dann einfacher hatten, überall verstanden zu werden. Von Guru Guru haben sie sich natürlich musikalisch schon deutlich unterschieden, obwohl sie wie viele Bands der damaligen Zeit sehr stark von Amerika beeinflusst worden sind. Ein bisschen Blues hat da eine Rolle gespielt, ein bisschen die West Coast oder San Francisco Szene, so Jefferson Airplane oder Grateful Dead. Aber vor allen Dingen, glaube ich, war es dann so die Los Angeles Szene, Frank Zappa, Captain Beefheart, solche Bands. Das war nicht so rauszuhören, dass man gesagt hat, es sind Plagiate, aber man hat die Einflüsse schon gespürt. Wie könnte man das nennen? Wenn man jetzt bösartig wäre, könnte man sagen, naja, die spielen so wie Beefheart für Arme oder so, wenn man jetzt bösartig. Ich habe Bob Dylan Stücke spielen können, natürlich auch diese komplizierten Geschichten wie Times Are Changing und diese ganzen Geschichten, wo es wirklich über viele Akkorde ging. Aber ich habe die Texte nicht verstanden und da habe ich mir gedacht, ja, was mache ich da? Und das war dann schon der Auslöser eigentlich auch für uns, dass wir gesagt haben, also warum soll ich was singen, wo ich den Text nicht verstehe, warum soll ich dann Bob Dylan nachschmettern? Und dann gab es ja das leibhaftige Liederbuch und diese bayerischen Geschichten, die haben mich auch nicht umgehaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe ja auch mit dem ganzen bayerischen Liedgut und mit dem ganzen Zeug eigentlich nichts am Hut gehabt. Mit Hitler ist ja das Ganze abgeschnitten worden, damit war es aus, ja. Ausnahmen waren natürlich die Lieder aus der Feder von Karl Ludwig Reichert, der manche bayerischen Sänger, wie etwa den legendären Graudensepp, durchaus verehrte. Ein Lied, in dem er den Verlust der bayerischen Werte bedauert, wurde vor allem durch die Biermüsselblasen bekannt. Grüß die Gott Spekulant, Fiat die Gott Ackerland, Grüß die Gott Hypobank, Fiat die Gott Bauernschrank, Grüß die Gott fertig schmeck, Fiat die Gott Knödel mit Speck, Grüß die Gott Punk und Rap, Fiat die Gott Graudensepp. Berührungspunkte zwischen der Anfang der 70er erblühenden Münchner Kleinkunstszene und Sparri Frankerl gab es ansonsten nicht. Was natürlich daran lag, dass Sparri Frankerl ohne entsprechenden Bühnenaufbau nicht, wie etwa Friedel Fesel oder die Biermüsselblasen, spontan hätten auftreten können. Also angesprochen hat uns ja, also von der Seite, war meines Wissens eh gar nicht, weil damals war schon so eine Trennung zwischen der ganzen Szene wie Mu Fraunhofer, das war ja diese Liedermacherbühne, das war der Ringsquandl, das war der Willi Michel, das war der Friedel Fesel. Die wussten von uns, oder auch der Zittermanni, die wussten von uns, aber wir haben da nie gespielt, uns hat auch nie einer gefragt. Und ich würde auch sagen, dass wir da auch gar nicht reingepasst haben. Wir waren halt eine Rockband. Und Rockbands hat es nicht so viele gegeben. Wir waren halt irgendwie Tonsteine Scherben auf Bayerisch. Weil wir haben Tonsteine Scherben gehört, die waren ja ein bisschen früher dran, wie die ihre erste Platte gemacht haben. Das weiß ich noch, wo wir in Landshut hockten bei irgendeinem Bekannten auf dem Bauernhof und haben unseren Bandbus umgebaut, unser Ungetüm, unseren 7,5 Tonner Magirus Deutz, weil wir mit dem da damals ans Nordkap gefahren sind. Keine Macht für niemanden. Und da haben wir Tonsteine Scherben gehört, die erste Platte, und waren wirklich sehr beeindruckt, weil wir gesagt haben, bah, das ist schon irre, selber produziert. Toll gemacht, tolle Texte, ja, das ist es. Und da waren wir natürlich jetzt schon bestärkt, dass wir gesagt haben, das, was die können, das können wir auch. Weil die waren spielerisch nicht so fit, da waren auch die Texte natürlich herausragend. Der Rio hat natürlich toll gesungen, sicher einer der besten deutschen Rocksänger überhaupt. Das hat uns nicht beeinflusst, aber es hat uns beeindruckt. Tonsteine Scherben, eine der anerkanntesten deutschen Rockgruppen mit ihrem Frontmann und Texter Rio Reiser, wurden 1976 zu Partnern von Sparifankerl. Zusammen mit ihrem Geburtshelfer Julius Schittenhelm und anderen Bands wie Mrs. Beastly, Checkpoint Charlie und Embryo gründeten sie die Musikerinitiative April, aus der das unabhängige Plattenlabel Schneeball Records hervorging. Aus diesem Interessenverbund heraus entstand später der Vertrieb Eva. Die erste Langspielplatte von Sparifankerl erschien 1976 bei Schneeball, auch mit Unterstützung des alternativen Trikont Verlags, der sich erst 1980 als Musikverlag positionierte. Du liegst im Bett und denkst nichts bess, da leid's an deiner Tier. Du reibst den Schlaf aus, deine Augen, es ist Viere in der Früh. Sparifankerl, die sozialpädagogische Initiative, die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die Anfang der 1970er in den Tag hinein musizierte, lebte jahrelang in einem zwanglos geldlosen Raum. Geld war nicht wichtig. Und darüber zu reden war unüblich, erinnert sich der Sparifankerl-Bassist Jan Dosch. Mir ging das auch das ganze Leben lang nie um Geld. Und ich muss auch sagen, die Wurzeln wurden damals bei Sparifankerl gelegt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir uns finanziert haben. Das ist mir völlig fremd. Ich meine, das hat alles der Till gemacht. Ja, das war ein gemeinsames Leben. Also ich muss dann auch dazu sagen, dass der ideologische Chef natürlich der Karl Ludwig war und der Finanzier und praktische Chef der Till war. Und ich war derjenige, der da erstmal mitlief und dann eben für die Musik, so habe ich mich damals gesehen, zuständig war. Gelebt wurde in der Zeit, in der die Sparis noch studierten, von der Unterstützung der Eltern, von Tills Taxifahrten und immer mehr von den Honoraren des Bayerischen Rundfunks. Bereits 1970 hatte Karl Ludwig Reichert ein Angebot von einem Redakteur bekommen, der auf ihn als Mundartautor aufmerksam geworden war. Für den damals sogenannten Jugendfunk, später Zündfunk, für die Sendereihe Land und Leute, die Abteilungen Hörspiel und leichte Musik, arbeitete Karl Ludwig Reichert bis zu seiner Pensionierung als fester freier Mitarbeiter. Nach der letzten Sendung 2011 gab er Roderich Fabian und Franziska Storz von der Zündfunk-Redaktion ein Interview. Da kam ein Telegramm und ich hatte ein Buch geschrieben und ich sollte das vorlesen. Und mit der Arroganz eines Anfangs-20ers habe ich gesagt, ja, mache ich schon, aber ich möchte bitte die Musik dazu mitbringen. Und das war, ich kann es beweisen, weil ich das noch auf Kassette mit Mikrofon vor dem Radio aufgenommen habe, das waren damals schon die Hausheiligen Frank Zappa, Velvet Underground, Captain Beefheart und John Mayall, kann ich mich erinnern. Nach dieser Sendung hat sich dann Pop Sandy entwickelt zu so einem offenen Forum und irgendwann... Das war so eine Literatursendung, Musik und Literatur. Das war Musik und Literatur. Im Zündfunk, genau. Und das ging dann so dahin. Ich hab studiert oder auch nicht studiert, Musik gemacht, das schon heftiger. Und irgendwann um das Jahr 1975 hat mich der damalige Leiter des Jugendfunks so beiläufig gefragt, ob ich jetzt vielleicht mal regelmäßig senden möchte. Okay. Und meine klassische Antwort lautete, ja, aber ich muss zuerst meine Band fragen, ob ich darf. Junge Welle, Pop Sunday. Abgelehnt. Karl Ludwig Reichert ließ Texte aus der Pop Sunday-Ablage. Dazu literaturtheoretische Anmerkungen von Mao Zedong, Bert Brecht, Walter Benjamin, Manfred Esser und Karl Ludwig Reichert. Pop Sunday war ein literarisch-musikalisches Sendeformat, das 1968 von dem Autor und Journalisten Gerd Heidenreich und dem damaligen Leiter des Jugendfunks Walter von La Roche ins Leben gerufen wurde. Es war ein Podium für junge Literaten, für Underground-Kultur, die ansonsten in der Medienlandschaft zwischen Presse, Fernsehen und Hörfunk keinen Platz gefunden hatte. Und für radiophone Hörspielkunst. Steckt immer noch eine Menge drin, glaube ich, weil die Kombination aus Pop und Politik, die Spari-Fankerl verkörpert haben, also bis heute sozusagen im Zündfunk nachwirken. Und es hat natürlich seine Ursprünge in den frühen 70er Jahren. Der Zündfunk ist 74 gegründet, wo eben diese Kombination von Pop und Politik wichtig war. Und es lebt sozusagen weiter. Und bis heute fragen noch Leute nach Karl Ludwigs Sendung, warum der nicht mehr sendet und so weiter. Genau wie der Till Obermeier. Aber sozusagen die Haltung, natürlich weniger der Sound, also die Haltung ist immer noch die Spari-Fankerl-Haltung oder die halt in den 70ern gepflegte. Erinnert sich Zündfunk-Redakteur Roderich Fabian. Aus dem Pool der Musiker um Spari-Fankerl und der musikalischen Folgebands sind neben Karl Ludwig Reichert und Till Obermeier auch Uli Bansange und Bernhard Jugel bekannt. Spari-Fankerl und Zündfunk, beziehungsweise mit Till Obermeier als Moderator auch Zündfunk-Klassik, gehörten jahrzehntelang zusammen und strahlten noch bis in die Nullerjahre 68er-Gefühl aus. Dass die ästhetischen und künstlerischen Standards, die heute als selbstverständlich empfunden werden, von innovativen bzw. progressiven Journalisten der Spari-Fankerl-Initiative mitkonzipiert wurden, ist heute kaum noch bekannt. Wie auch in der alternativen Presse hatten sie als Radiomacher den Anspruch, mit origineller Frechheit Denkanstöße zu geben. So etwa Till Obermeier in einer einstündigen Collage zum Muttertag, in der er Heintje, Freddy Quinn, Captain Beefheart und Karl Valentin nebeneinander auftreten ließ. Die Mutter, ein Drama. Von Klassik bis Underground, von Hörspielkunst bis zu bayerischen Themen. Ein Teil des Profils von Bayern 2 war lange Jahre von den Moderatoren und der Musik der Gruppe Spari-Fankerl geprägt. Dazu gehörte auch die promovierte Literaturwissenschaftlerin, Hochschuldozentin und Buchautorin Monika Dimpfel, unter anderem Verfasserin der ersten umfassenden Karl-Valentin-Biografie. Radio hören ist sie vor allem als Autorin von Sendungen der Reihe Land und Leute bekannt. Dass die Büros des Zündfunk und der langjährigen Land- und Leute-Redakteurin Gabriele Förg Ende der 70er Jahre räumlich nahe beieinander lagen, schuf viele Synergieeffekte. Die Gabi Förg kennen wir noch von Popsande. Ja, ich habe dann eine Zeit lang relativ viel für den Funk gemacht. Ich habe ja angefangen, auch Popsande zu machen, war dann eine Zeit lang sogar mal Sprecherin im Hörspiel und ab und zu in der Unterhaltung für so bayerische Buben, weil ich als Junge so eine Bubenstimme gehabt habe. Also ich habe ab und zu mal Funk gemacht. Ein Treffen auf dem Gang zwischen Land und Leute und der Zündfunkredaktion war es wohl auch zu verdanken, dass in den 80er und 90er Jahren im Schul-, Kinder- und auch Familienfunk des BR regelmäßig musikalische Miniaturen von Spari-Fankerl gespielt wurden. Dadurch, dass ja der Jugendfunk ja auf dem gleichen Gang war, irgendwie mit Bayern, Land und Leute, hieß die Abteilung, glaube ich, damals, und Politik, das waren alle auf diesem Gang. Und die haben uns damals irgendwie angesprochen, irgendwie eine Frau von Bayern, Land und Leute, die eine Sendung machte von Gesundbetern und Handauflegern. So ein Feature haben die damals gemacht. Und dann sprach sie eben, ich glaube sogar mich und dann Karl-Ludi gemeinsam einmal an, ob wir nicht Lust hätten, da Musik zu machen oder Miniaturen zu machen. Und das hat sie halt insofern ganz gut getroffen, weil wir ja damals eh gerade diese Akustikgeschichte gemacht haben mit Huraxtax und nichts Elektrisches eigentlich. Und dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir halt einmal aus. Und so sind eigentlich diese Miniaturen, die ich im Übrigen immer noch sehr, sehr schön finde, also ich habe es mal kurz, ja, mal kurz wieder angehört, das hat schon Spaß gemacht. Das ist hier entstanden, also rund um diesen Tisch. Dieser Tisch, auf den Till Obermeier deutet, ist der alte Bauerntisch in der museumsreifen Stube im Leitnerhof. Der Leitnerhof steht als denkmalgeschützter Vierseithof in traumhafter Alleinlage auf einem Hügel in Ilbach bei Pleiskirchen im Landkreis Altötting. 1975 kaufte Spari-Fankerl dieses damals renovierungsbedürftige Anwesen. Auf dem Land, auf dem Land, kurz jetzt an der Hand. In der Aufbruchstimmung der 70er Jahre wollte man alternative Wohnformen ausprobieren und die Idealvorstellungen vom selbstbestimmten, autarken Leben in die Tat umsetzen. Da zudem die Mieten für Wohnungen und Übungsräume in der Stadt rasant angestiegen waren, zogen viele Kommunen aufs Land und wurden zu Hausbesitzern. Wegen der Agrarkrise dieser Zeit und der damit einhergehenden Landflucht wiederum waren viele Höfe unbewirtschaftet und unbewohnt, verfielen allmählich und wurden von den Hoferben billig verkauft. 100.000 Mark, also etwa 50.000 Euro, kostete der stattliche Hof in Ilbach, den Monika Dimpfel und Till Obermeier nach vielen Fahrten quer durch Bayern ausfindig gemacht hatten. Rudi Haunreiter, Jan Dosch, Karl Ludwig Reichert, Monika Dimpfel und Till Obermeier legten zusammen. Till Obermeier, der den Hof seit vielen Jahren als letzter Sparifankerl bewohnt, zusammen mit seiner Frau Ulla, öffnet die schwere Tür zum Stadel, in dem sich der ehemalige Übungsraum befindet. Alte Plakate hängen an den Wänden. Das allererste Cover hat eben der Friedrich Karl Wächter gemacht, weil wir den recht gut kannten aus Frankfurt. Und er hat uns das netterweise eben umsonst gemacht, dieses wunderschöne Bayern-Rock-Ding. Und er hat dann nur gesagt, er möchte dieses Plakat durchzeichnen. Und daraus ist es dann entstanden. Der hat sich eigentlich nur inspirieren lassen von diesen drei Figuren. Und wenn man dann das Bayern-Rock dazu nimmt, ist es natürlich schon toll, was er daraus gemacht hat. Also so Plakat runtergehauen, das sind die Mäuse. Wahnsinn. Ja, die hupfen hoch, die müssen jetzt wieder festmachen da oben, genau. Die fressen die Plakate an, das ist der Hammer. Auf dem Land wurden die mutigen, aber doch etwas naiven Stodderer von der Lebenswirklichkeit eingeholt. Das verfallende Gebäude musste 1975 mit viel Mühe aufgebaut werden. Es waren auf einmal andere Fähigkeiten gefragt als in der Sozial- und Kulturarbeit. Immerhin, meint Jan Dosch, der heutige Instrumentenbauer, führte die Arbeit bisweilen zu bahnbrechenden künstlerischen Erkenntnissen. Da gab es also Wasserinstallationen, was zu machen war. Und Elektroinstallationen, nur das letzte Thema hätte ich lieber gelassen. Aber die Wasserinstallation habe ich gut hingekriegt. Da ist man eben zum Brunnenmeister gegangen und hat gesagt, wie geht denn das? Und als Autodidakt hat er mir gesagt, okay, du nimmst diese Kluppen da und dann machst du den Gewind und das schneidest und das leicht dir jetzt und dann machst du es so. Und das hab ich so gemacht. Und dabei fiel mir so ein Stück Wasser runter und es fiel just auf die beiden Punkte, wo das zum Klingen kommt, auf die Schwingungsnullpunkte. Und da habe ich gesagt, Mensch, ist das toll. Und da habe ich meine Arbeit unterbrochen und habe angefangen, Wasserrohre zu stimmen. Und das war mein erstes Musikinstrument. Und es hat auch mit Sparifankerl zu tun. Das Leben auf dem Land in bäuerlicher Umgebung verlangte auch eine neue soziale Positionierung. In der Kommunikation mit den Bauern der Umgebung kam es etwa darauf an, das Verhältnis auf gut nachbarlichem Level zu halten, ohne sich selbst dabei aufzugeben. Natürlich ging es auch darum, Vorurteile abzubauen oder sie wenigstens mit Humor hinzunehmen. Auf die von Zündfunk-Kollegin Franziska Storz gestellte Frage: Aber auf die Ideen, eine Lederhose zu steigen, wärt ihr wohl nicht gekommen? Antwortet Karl Ludwig Reichert: Doch, sind wir gekommen. Und zwar in satirisch oder in echt? So halb satirisch. Wir sind als Stadtpflanzen und als städtische Kommune irgendwann aus Raumnot und Mangel aufs Land gegangen, so um 1975 rum. Und da gab es dann so eine Phase um 75, 76, also nach der ersten Platte, wollten wir uns neu aufstellen, auch vom Programm her und von den Musikern. Und da haben wir dann, das erste war ja elektrische Musik, und dann haben wir eine akustische Platte gemacht, ein Konzept. Und da haben wir auch bayerisches Comic- und Bauerntheater gespielt. Und dazu haben wir uns verkleidet. Und wir sind aber damals... Inzwischen macht es ja jeder, und wenn er es bloß am Oktoberfest macht, in irgendwelchen Fantasietrachten rumzulaufen, damals hat ja auf dem Land kein Mensch hat eine Lederhose angehabt, kein Mensch hat einen Janker angehabt. Und wir haben das gemacht, wir Langhaarigen, wo die Bauern, als wir da hingezogen sind, gesagt haben, wann ist denn wieder Gruppensex bei euch? Und haben wir gesagt, ja, Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Und da darfst du aber nicht zuschauen. Wichtig für Sparifankerl war auch und besonders die Kommunikation mit der jugendlichen Landbevölkerung. In der Hurakstagsphase haben wir so Haberfeldtreiben gemacht, wunderbar verkleidetes. Oder wir haben im Freizeitheim Mühldorf haben wir da einiges veranstaltet, wo die Leute, glaube ich, manche heute noch drüber reden. Der Karl Ludwig hat damals in dem selbstverwalteten Jugendzentrum in Mühldorf öfter Bands gebracht aus den USA, die halt auf der Durchreise waren, die er nach Mühldorf geholt haben. Zum Beispiel die Tennessee Farm Band oder andere. Ja, und da haben wir ihn kennengelernt und wir hatten auch schon eine Band. Wir waren ein Stück jünger. Wir haben Songs mit bayerischen Texten gemacht, auch mit Hörburger Vertonungen. Und der Karl Ludwig war praktisch unser Ratgeber. Der hat uns Tipps gegeben, wo wir spielen können. Ja, die haben ja auch öfter in dem Jugendzentrum gespielt. Das war ja doch, wenn die Zwischenwand rausgemacht haben, dann haben wir da über 400 Leute da reingegeben. Da waren richtig große Konzerte. Dass der inzwischen gefragte Posaunist Pitt Holzapfel einmal beim letzten Sparifankerl-Album und in einer der Nachfolgebands Wuide Wachl selbst mitspielen würde, hätte er sich damals nicht träumen lassen. Es waren ja praktisch diese Typen, haben ja damals eine ganz lustige Band gehabt, namens Schnabufugel. Und da war eben auch der Pitt Holzapfel mit. Und die waren ja völlige Fans von uns. Das waren dann so Youngsters, die hier immer rumhingen. Und wir haben uns auf Konzerte von denen angehört und haben gesagt, ja, das ist ganz lustig, was die machen. Das, was in den 70er Jahren auf dem Leitnerhof stattfand, sei es Musik, Bauerntheater oder der von Karl Ludwig Reichert konzipierte Wanderzirkus 100 Fleck, hat also durchaus die Subkultur der Region zwischen Altötting und Mühldorf geprägt. Hier war Platz, sich auf vielerlei Arten auszuprobieren. Trotzdem begannen mit dem Leben auf dem Land auch die Probleme bei Sparifankerl. Nicht nur, was den Sinn und Zweck der Hof- und Landgestaltung anbetraf, sondern auch die musikalische Ausrichtung. Wir haben uns wahnsinnig gestritten, weil dann wollten also die Musiker in Anführungszeiten, aber wollten auf einmal nur noch Jazzrock machen. Da habe ich gesagt, Jazzrock im Arsch, Leute, nicht mit mir. Und dann sind noch ein paar andere Sachen passiert und schon war ich weg. Es gab musikalische Zerwürfnisse. Ein Grund, weshalb Karl Ludwig Reichert und Monika Dimpfel auszogen. Und es gab Situationen auf dem Leitnerhof, mit denen niemand gerechnet hatte. Sparifankerl als Gruppe hatte sich, wie die meisten 68er, stets gegen Besitzdenken gewehrt. In der Münchner Gemeinschaft etwa war es üblich gewesen, dass Gäste wochenlang geblieben waren und sich teilweise von den Sparis durchfüttern hatten lassen. Mit großer Selbstverständlichkeit kamen nun auch in Ilbach etliche Gruppen angereist und ließen sich hier nieder. Es war wirklich bizarr, weil auf dem Hof ist dann Folgendes passiert. Kaum war Monika und ich weg, dann kam die Männergruppe, dann kam die Frauengruppe. Alle wollten den Hof haben. Dann kam die Öko-Gruppe, das waren die Allerschlimmsten. Die haben Viecher mitgebracht, von denen sie keine Ahnung hatten, die dann gestorben sind. Der Till war geflüchtet. Der ist geflohen zu einem anderen Freund von uns, der in der Nähe von Ingolstadt eine Mühle hat. Die müssen den ja tyrannisiert haben ohne Ende. Ne? Und ich weiß, ich bin im Herbst 77, kriege ich einen Anruf von irgendeinem Freak, den ich überhaupt nicht kannte. Ja, du weißt, ich bin hier der Letzte, wir sind jetzt alle weg. Was soll jetzt mit dem Hof geschehen? Und ich sage, ja, lass ihn stehen, ich komme jetzt wieder. Und bin mit dem Stefan da hingefahren und mit der Gretel, genau zu dritt waren wir am Anfang, dann haben wir einen Monat lang nur Schutt geräumt. Stefan Liedtke, zeitweilig unter anderem Banjo-Spieler bei Sparifankerl, erlebte zusammen mit seiner Freundin und Karl Ludwig Reichert auch eine andere bizarre Situation auf dem Leitnerhof. Im Herbst 1977 wurden die Landfreaks verdächtigt, Mitglieder der RAF zu sein. Wenige Tage zuvor war Hans-Martin Schleyer, der Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände, von der Rote Armee-Fraktion entführt worden. Wohl etwas überstürzt durchsuchte die Polizei den Hof der Sparis, die damals, wie alle langhaarigen und alternativen Wohngemeinschaften, unter Generalverdacht standen. Und dann kam die GSG 9. Dann haben sie uns also richtig überfallen. Und die waren also blöd. Wir haben einen Kachelofen gebaut gehabt. Dann stochert er da rein und sagt, der ist ja noch warm. Haben wir gesagt, ja, haben wir die Dokumente verbrennt. Logisch. Na, was so ein Depp. Dann haben sie natürlich nichts gefunden, außer irgendwo im Stäuchen dieser Machete gehängt. Da haben sie sich richtig gefreut. Die Marihuana-Pflanzen waren ungefähr so hoch. Die haben sie aber nicht erkannt. Oder es hat sie nicht interessiert. Also das weiß ich nicht. Dann haben sie uns alle nach Mühlbach fahren müssen. Und da haben wir dann alle unsere Feinde getroffen von besagten Landkommunen, Einberg, Schwedt. Und haben sie uns also alle erkennungsdienstlich behandelt. War wurscht. Dann sind wir also vernommen worden. Dann komme ich da in den Ring, da sitzen zwei Polizisten. Ich sage absichtlich keine Bullen. Bayern. Schau mich an. Okay, du bist kein Terrorist. Ich habe so eine Ausstrahlung, ne? Bayer erkennt das. Mir redet der, wenn ich irgendwo ins Oberland gehe, mir reden sie alle gleich mit du an. Alles kein Problem. Und so, nein, nicht wirklich. Ja, dann pass auf, dann schreiben wir dir das jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass ich Schriftsteller bin. Habe ich gedacht, Komödienstadl, die haben mir ein so schönes Protokoll geschrieben, das ist Ludwig Thoma-mäßig. Ich, der Endunterzeichner, die erkläre. Ich lebe absolut gewaltfrei. Das haben sie so schön gemacht. Ja. Die Erinnerung treibt mir Tränen in die Augen, weil ich weiß ja nicht, wer das war. Die waren super, die paar. Und ich habe dann den Schreiner angerufen in Bleiskirchen, weil es diese Idioten ein Tier eindrehen haben. Ich habe gesagt, du, hol die Tür und schreib eine Rechnung, wie du noch keine geschrieben hast. Haben sie gezahlt. Draußen stehen die Kriminale und die suchen was bei dir. Und die suchen immer irgendwas und dann alle lieben in der Früh. Ob es das Bedürfnis nach Zusammenhalt, damals Solidarität genannt, in den Zeiten der RAF-Hysterie war, oder eine neue musikalische Ausrichtung, die Sparifankerl zu einer Reunion bewegte? Genau weiß man es nicht. Jedenfalls lebten Karl Ludwig Reichert, Monika Dimpfel und Till Obermeier wieder zusammen auf dem Leitnerhof. Jan Dosch hatte sich im Herbst 1977 in gutem Einverständnis verabschiedet und man arbeitete an einem Akustikprogramm. Und da haben wir dann diese zweite Phase von Sparifankerl, diese Hurakstagsphase, angefangen. Da kam der Butze Fischer aus Indien zurück und hat nicht gewusst, der ist dann bei uns ins Hühnerhaus gezogen. Das war alles total lustig. Der hat also auch furchtbar gern Theater gespielt, war ein toller Schlagzeuger. Mit dem haben wir dieses Akustikprogramm und anschließend auch die Platte aufgenommen. 1981 erschien noch die LP Negermusi. Und die letzte Phase von Spari, das war ja dann nochmal eine elektrische. Und da ist auch der Uli Bassange zu uns gestoßen. Das war aber nur noch eine relativ kurze Phase und da hat sich das so auseinanderentwickelt, also auch zwischenmenschlich. 82 war eh Schluss, da war ja mit der letzten Platten war es erledigt. Und habe ich gesagt, bringt eine Band nicht weiter, wenn man keine gescheiten Texte hat. Und nachdem einfach keiner von uns gescheite Texte hat schreiben können, haben wir es einfach sein lassen. Das muss man. Und man muss jetzt wirklich sagen, Karl Ludwig hat halt einfach ein wahnsinnig schreiberisches Talent. Und er hat halt einfach geniale Texte schreiben können und wir waren halt da gesessen und haben das einfach nicht geschafft und damit war Sparifankerl eigentlich dann beendet. Allerdings war die Spariglut, das Gefühl, es doch noch einmal probieren zu wollen, bis ins Jahr 2000 nicht ganz erloschen. Richtig viele Jahre später, Ende 99, Anfang 2000. Ich war derjenige, der es nie wollte. Nur das Einzige, womit du mich immer rumkriegen kannst, ist der gute Zweck. Und damals war es so, dass der Stefan Liedtke, der ist ja Anthropologe, der betreut so einen Indianerstamm in Kalifornien, so einen extrem seltenen, und muss denen ja alles wieder beibringen und so. Und arbeitet immer in der Pfennigparade mit meinem jetzigen Punkfreund Olli zusammen, mit dem ich das Gaudi-Blatt mache, so habe ich den überhaupt kennengelernt. Und der Olli hat ihm gesagt, ja, pass auf, wir Punks machen gern ein Benefiz für dich, aber du hast noch mal in dieser seltsamen, grandiosen Band gespielt. Haben wir nie gecheckt, dass wir da irgendwie noch bewusst waren. Dann habe ich gesagt, na gut, also wenn es darum geht, dann mache ich es halt. Dann habe ich die Leiterei noch angerufen, der Jan hat gesagt, ja, er macht schon mit, aber er weiß nicht, ob er den alten Bass noch findet. Der hat nur diesen einen Gig ausgehalten, ist völlig auseinandergefallen. Der Ulrich, der eigentlich Bass spielen sollte, hat zwei Tage vorher seine Hand in irgendeine Eisenbahntür gebracht. Also es war Schlagzeug habe ich überhaupt keinen gehabt, den haben wir von irgendeiner anderen Band genommen, ohne Proben, logischerweise. Dann sind wir da in einem Café Kult aufgetreten und dann stand da der Olli da, der hat damals noch so den Folio-Käsen gehabt und so. Und dann war es so die ersten Sounds, auf die es reinkommt, also, mir läuft es ja eiskalt über den Rücken, solche Sounds haben wir ja schon ewig nicht mehr gehört oder irgend sowas in der Preislage. Und dann fahren wir da an zum Springen und es ist voll, die Leute hören zu, andächtig, mehr oder weniger. Dann spielen wir Brauner Bartz, dann singen die alle mit. 25 Punks singen den Brauner Bartz. Ich habe gedacht, aha, habe irgendwas versammelt. ...2005 löste sich die Band nach einem letzten Album endgültig auf. Bis heute hat Karl Ludwig Reichert, Jahrgang 1946, den Sparifankerl-Gedanken zumindest in musikalischer Hinsicht nicht aufgegeben und ist mit der Formation Sparifankerl 2 bisweilen noch zu hören. Mein Leben besteht eigentlich darin, mit diesen Dingen mehr oder weniger durchzuwursteln und meinem Leben einen selbstbestimmten Sinn zu geben. Mhm. Und da war Sparifankerl natürlich unglaublich wichtig, aber es sind auch andere Sachen wichtig. Also eben 100 Fleck, dieser Zirkus und mein Interesse für Literatur und alles, was ich schreibe, was ich da irgendwie bewegen kann und was mich auch selber bewegt, solange die Kräfte reichen, gibt es auch nichts anderes zum Tor. Also es gibt nichts anderes zum Tor, als Arschlöcher zu beleidigen, Regierungen zu stürzen, Freunden zu helfen, Leute zu lieben und Gutes zu tun. Eine Hand, mehr brauchst du nicht. Ob auf dem Land oder in der Stadt, Sparifankerl hat in Bayern auf jeden Fall ein Stück Heimatgeschichte geschrieben. Soll man nun mit Karl Valentin resümieren? Früher war die Zukunft auch besser. Oder doch lieber das Sparifankerl-Gründungsmitglied und die Valentin-Biografin Monika Dimpfel differenzierter zusammenfassen lassen? Man muss dazu sagen, die 70er waren eine andere Zeit. Man kann es an einem Schlagwort festmachen. Unsere Jugendgeneration, wir haben an eine Zukunft geglaubt. Die nächste Jugendbewegung mit No Future, das waren nicht mehr wir. Böse bayerische Buben, die Band Sparifankerl. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrike Zöller, die auch Regie führte. Die Erzählerin war Maria Hafner. Johannes Hitzelberger sprach die Zitate. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.